Der 1912 als Sohn jüdischer Eltern in Kairo geborene Aphoristiker, Erzähler und Parabeldichter Edmond Jabès zählt zu den großen Denkern der französischen Literatur. Sein Hauptwerk, das jüdisches Sprach- und Weltverständnis verbindet, ist der in 10-jähriger Arbeit entstandene Romanzyklus »Das Buch der Fragen«. Er verarbeitet zugleich die eigenen traumatischen Erfahrungen des Schriftstellers, der 1957 ins französische Exil getrieben, sich bewusst als Teil der jüdischen Diaspora verstand. Die Hörspielfassung des Buches möchten wir Ihnen heute Abend vorstellen. Als Buch des Eingedenkens hatte Jabès selber einmal sein zentrales Werk charakterisiert. Auf unentrinnbare Fragen nach dem Sehen, nach dem Wort, nach der Freiheit, nach der Wahl, nach dem Tod antworten imaginäre Rabbiner, deren Stimme die meine ist. Anlässlich einer Gedenkfeier zum 80. Geburtstag des 1991 verstorbenen Schriftstellers in Paris erinnerte sich der französische Philosoph Jacques Derrida an seine erste Begegnung mit dem Buch der Fragen vor über 30 Jahren. Zitat: Ich hatte gerade wie zufällig bei einem Zeitungshändler in irgendeinem Vorort das Buch der Fragen entdeckt und ich spürte, dass darin von unvordenklichen und daher so selten erkundeten, so unfassbaren Orten aus einer Stimme erklang, von der ich irgendwie ahnte, dass sie uns nicht mehr verlassen würde, auch wenn er selbst, Edmond Jabès, den ich damals noch nicht kannte, von dem ich noch nichts wusste, nicht einmal, ob er am Leben war oder wo er lebte, eines Tages verstummen müsste und uns mit seinen Büchern allein ließe. Was geschieht hinter dieser Tür? Ein Buch wird gerade entblättert. Was für eine Geschichte hat das Buch? Das Bewusstsein eines Schreis. Wo liegt das Buch? Im Buch. Wer bist du? Der Wächter des Hauses. Woher kommst du? Ich irrte umher. Ist Juckel dein Freund? Ich gleiche Juckel. Was für ein Schicksal hast du? Das Buch zu öffnen. Bist du im Buch? Mein Platz ist an der Schwelle. Was hast du zu lernen versucht? Ich halte manchmal am Weg der Quellen ein und befrage die Zeichen, das Universum meiner Ahnen. Du untersuchst die wiedergefundenen Wörter? Die Nächte und die Vormittage der Silben, welche mein sind, ja. Du verläufst dich. Seit 2000 Jahren wandere ich. Ich habe Mühe, dir zu folgen. Oft habe ich selbst aufzugeben versucht. Sind wir anwesend bei einem Bericht? Man hat so oft meine Geschichte erzählt. Was hast du für eine Geschichte? Die unsere. In dem Maße, in dem sie abwesend ist. Ich begreife dich schlecht. Die Worte zerteilen mich. Wo bist du? In den Worten. Was für eine Wahrheit hast du? Die mich zerreißt. Und dein Heil? Das Vergessen meiner Worte. Kann ich eintreten? Es ist schon finster. Ein Docht brennt in jedem Wort. Kann ich eintreten? Es ist finster. Lass mich in das Haus eintreten. Eine Lampe steht auf meinem Tisch und das Haus ist im Buch. Ich werde letztlich das Haus bewohnen. Du wirst dem Buch folgen. Jede seiner Seiten ist ein Abgrund, darin der Flügel leuchtet, gemeinsam mit dem Namen. Das Buch der Fragen von Edmond Jabès. Markiere die ersten Seiten des Buches mit einem roten Lesezeichen. Denn zu Beginn ist die Wunde sichtbar. Ich habe dir meinen Namen gegeben. Sarah. Und das ist ein Gang ohne Ausweg. Ich schreie. Ich schreie, Jückel. Wir sind die Unschuld des Schreis. Der Roman von Sarah und Jückel durch Monologe und Meditationen hindurch, imaginären Rabbinern zugeschrieben, ist der Bericht von einer Liebe. Zerstört von den Menschen und von den Wörtern. Er hat die Ausmaße des Buches und die bittere Hartnäckigkeit einer umherirrenden Frage. Du schweigst? Ich war. Du sprichst? Ich bin. Ich werde das Buch anrufen und Fragen hervorrufen. Wenn Gott ist, so nur, weil er im Buch ist. Wenn die Weisen, die Heiligen und die Propheten existieren, wenn die Gelehrten und die Dichter, wenn der Mensch und das Insekt existieren, so nur, weil sich ihre Namen im Buch finden. Die Welt existiert, weil das Buch existiert. Denn existieren bedeutet, mit dem Namen zu wachsen. Das Buch ist das Werk des Buches. Es ist die Sonne, die das Meer gebiert. Es ist das Meer, das die Erde enthüllt. Es ist die Erde, die den Menschen schnitzt. Sonst wären Sonne, Meer, Erde und Mensch Lichtquellen ohne Gegenstand. Bewegtes Wasser ohne Ausgangspunkt noch Rückkehr. Übervolle Pracht des Sandes ohne Anwesenheit. Erwartung von Fleisch und Geist ohne Nachbarschaft hätten sie doch kein entsprechendes, weder Verdopplungen noch Gegensätze. Die Ewigkeit entkernt den Augenblick gemeinsam mit dem Wort. Das Buch vervielfacht das Buch. Es genügt eine Minute, um sich eines Jahrhunderts bewusst zu werden. Jückel, du hast den Raum und die Zeit durchquert. Für die, die dich sehen, aber sie sehen dich nicht, ich sehe dich, bist du eine Gestalt, die sich im Nebel verlagert. Wer warst du, Jückel? Wer bist du, Jückel? Wer wirst du sein? Bin ich, Jückel, der Blick gewesen, der dir fehlt, der Blick deines Fußes auf der Fliese, deiner Arme in der Umklammerung, deines Halses im Durst, der Blick deiner Lippen im Kuss und im Wort? Du gehst auf den Tod zu, der dich aufgespart hat, bis du jetzt endlich aus freiem Willen auf ihn zugehst. Du gehst über alle Tode, welche die deinen waren oder die deiner Rasse. Über den tiefen Sinn und die Sinnlosigkeit dieser Tode. Und ich bin es, der dich zu gehen zwingt. Ich, der deine Schritte ausstreut. Und ich bin es, der denkt, der für dich spricht, der sucht und den Takt hält. Denn ich bin Schrift und du bist Wunde. Was bist du, Sarah, in Jückels Frühling? Was bist du, Jückel, in Sarahs Frühling? Was bist du, Sarah, in Jückels Winter? Was bist du, Jückel, in Sarahs Winter? Deine Stimme erinnert mich an die Stimme meiner Schwester. Ich habe meine Stimme vergessen. Ich heiße Sarah. Diese Lage ist ausweglos. Eine Lage ohne Gras. Ohne Blätter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielleicht. Hör zu. Der Wind ist wiedergekommen. höre dem Wind zu. Als Kind, da ich zum ersten Mal meinen Namen schrieb, hatte ich das Bewusstsein, ein Buch zu beginnen. Diejenigen, die nicht an das Buch glauben, haben den Glauben an den Menschen und an das Königreich des Menschen verloren. Du suchst dich durch die Schrift zu befreien. Welch ein Irrtum! Jedes Wort ist der hochgehobene Schleier eines weiteren Bandes. Das Leben eines Schriftstellers erhält seinen Sinn durch das hindurch, was er äußert, was er schreibt und was von Generation zu Generation überliefert werden kann. Und was übrig bleibt, ist manchmal in einem Satz, in einem Vers zusammengefasst. Da ist die Wahrheit. Aber welche Wahrheit? Wenn ein Satz, ein Vers das Werk überlebt, ist es nicht der Autor, der ihnen auf Kosten der anderen diese einzigartige Möglichkeit gab, sondern der Leser. Da ist die Lüge. Der Autor erlischt vor dem Werk und das Werk ist dem Leser tributpflichtig. So ist also die Wahrheit in der Zeit jene abwegige und fruchtbare Lüge, die wir mit unseren Tränen und unserem Blut bezahlen. Juckel, wie viele Seiten zum Leben, zum Sterben trennen dich von dir? Vom Buch zum Verlassen des Buches. Die Ungeduld des Schreis ist sein Wert. Die Geduld ist im Blick auf die Ewigkeit eine unvernünftige Ungeduld. Wie sich erklären? Wie? Er hat es nie gewusst. Das Wort und er, das ist zweierlei. Er ist ein Schweigender. Er hat so viele Dinge zu sagen, die er nie formuliert hat. Einfache Dinge wie guten Tag, die manchen Vergnügen bereiten würden. Dinge, an die man nicht denkt, die man vielleicht vergessen hat. Dinge, die andere beschämen würden. Jetzt ist es zu spät. Zu spät. Die Geduld des Schreis ist grenzenlos. Sie überlebt den Märtyrer. Die Geduld des Schreis ist wertlos. Keine Institution, keine Regierung hat ein Monopol auf den Schrei. Kein Steinbruch, kein Grat, auch keine Woge. Es ist kein Rosenkranz, den der Schrei bezichtigt, noch eine Kapelle, sondern Hunderte von Kapellen und Millionen von Rosenkränzen. Es ist nicht eine Hymne oder ein Gebet, nicht ein Gras oder eine Mondsichel. Es ist ein Land und ein Gras. Es ist ein Rosenkranz und ein Kontinent. Es ist ein Gebet und eine Hymne. Es ist eine Erd- und Mondsichel. Ich werde dich nicht rächen, Sarah. Was bedeutet den anderen dein Name? Du hattest einen Namen für meine Liebe. Einen Namen für die Morgenröte. Aber du wirst gerecht werden. Du bist das Gewissen und die übel zuhörende Wahrheit, die Wahrheit, die richtet. Eines Tages wird man wahrnehmen, dass die Schönheit dein Gesicht hatte, deine Wolken hatte und deinen grauen Himmel. Die Scheinwerfer eines Autos beleuchten die Fassade eines Gebäudes. In welcher Straße? So viele liegen hinter ihm und vor ihm, dass er es nicht mehr weiß, auf welcher er liest. Judah verrecke, Jews go home, Mao Jews. geschrieben mit weißer Kreide, mit Großbuchstaben geschrieben. In welcher Straße? In mehreren Straßen, auf mehreren Mauerflächen. Er hat versucht, alle Parolen zu entziffern. Er hat gelesen und wieder gelesen. Es ist ein Land und ein Gras. Es ist ein Rosenkranz und ein Kontinent. Es ist ein Gebet und eine Hymne. J-U-D-A. Es ist ein Land und ein Gras. V-E-R-R-E-C-K-E. Bei jeder Rast. An jedem Eckstein. An demselben Eckstein. Bei jeder Rast. Er sah nichts mehr als die zwei Wörter auf den Mauern. Und vielleicht existieren sie noch nicht einmal, ich meine, für die anderen Passanten. Er sah nichts mehr als die 12 Buchstaben durchscheinend auf der gläsernen Tafel seines Gedächtnisses. Es hatte Sirenen gegeben, die einen Bogen des Jammers in die entgleitende Luft zeichneten. Es hatte das Bersten von Granaten gegeben, um den Mann und in seinem Fleisch. Es hatte den Exodus zu Wasser und zu Land gegeben und die einsame Rückkehr in geplünderte Wohnungen oder ins nutzlos gewordene Herz der Seele. Es hatte Leichenhaufen gegeben und darunter das Gras, das Feld. Die Blumen sind Mittäter. Sie sind von Knochen genährt und von Knochen Gedanken. Ihr Duft ist Meinheit. Mein Gott. Die Zeiger der Jahre weisen auf die gleiche Stunde. Er schreibt. Er wiederholt die Bahn seiner Augen. Wo ist der Weg? Stets muss der Weg gefunden werden. Ein weißes Blatt ist voll von Wegen. Man weiß, dass es nötig sein wird, sich von links nach rechts zu wenden. Man weiß, dass man viel gehen wird und viel Mühe haben. Und immer von links nach rechts. Man weiß auch von vornherein, manchmal, dass man die Seite, wenn sie von Zeichen geschwärzt ist, zerreißen wird. Den gleichen Weg wird man 10-mal, 100-mal wiederholen. Den Weg des Nackens, der Nase, des Mundes. Den Weg der Stirn und der Seele. Und alle diese Wege haben ihre eigenen Wege. Sonst wären sie keine Wege. Schau, wie das Wort lebt. Schau, wie die Wörter leben. Und dann? Höre. Du ahnst, dass ich dem, was gesprochen wird, vielleicht einen größeren Wert beimesse als dem, was geschrieben wird. Denn in dem, was geschrieben wird, fehlt meine Stimme und ich glaube an sie. Ich höre die schöpferische Stimme, nicht die Mittätige, die eine Dienerin ist. Befrage mich, du, für den ich spreche. Aus dem Schweigen, in das sie eingefügt sind, entnehme ich die Antworten auf deine Fragen. Bist du zufrieden? Nicht ich antworte, sondern die Sätze. Ich habe so wenig Zeit zum Träumen. Ich habe die ganze Zeit. Ich spreche im Traum. Ich spreche nach dem Träumen. Die Seele kann einem Berg von Schweigen verglichen werden, den das Wort hochhält. Eine Muskelschwäche und er stürzt zusammen. Der eine war ein Wahnsinniger des Todes und der andere einer des Lebens. Man muss wahnsinnig sein, um den Tod hinzunehmen und weise, um sich mit dem Leben abzufinden. Ist die Eule, die gegen den Wind heult, ist sie ich? Juckel, ist sie ich? Die Eule gegen den Wind. Die Eule für den Wind. Ist sie ich, Juckel? Ist sie ich? Der Wind, der meine Schreie wiegt. Meine Schreie, die den Wind erschöpfen. Ist diese Irre wirklich tot? Ich weiß nicht, ob der Höhepunkt des Tages der Gipfel des Wahnsinns ist oder der Höhepunkt der Nacht. Ich weiß nicht, ob der Wahnsinn Weisheit ist oder ob die Weisheit der höchste Grad des Wahnsinns ist. Weisheit und Wahnsinn sind Gaben desselben Baumes. Aber um ihn her gibt es so viele Bäume, die ihm ähneln, dass der Mensch ihm nur selten begegnet. Daher kann er sich gefahrlos ernähren. Ist diese Irre wirklich tot? Jener Schrei, den du hörst, ist der einer Eule. Willst du, wollen wir nach Hause gehen? Was bleibt vom Leben des Menschen? Nicht einmal die Spur seiner Verse. Das Wort, das ablöst, verwirrt die Spuren, denn es gehorcht den Gesetzen der Schrift. So dass jedes Zeugnis, jeder Bericht nur Abenteuer einer Feder ist, die sich selbst verfolgt. Durch Wirkliches und Eingebildetes, durch Leben und den Traum vom Leben hindurch. Ein Jude und eine Jüdin, Tausende und Millionen, haben ihre Stirn und ihre Schulter verloren, sind zu gleichgültigen Beinen geworden, täglich magerer. An ihrem Durchgang gab es keinen Freund, sondern Mauern, an welche sie sich nicht lehnen konnten. Deine Stimme erinnert mich an die Stimme meiner Schwester. Ich habe meine Stimme vergessen. Ich heiße Sarah. Diese Lage ist ausweglos. Eine Lage ohne Gras, ohne Blätter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielleicht. Hör zu. Der Wind ist wiedergekommen. Hör dem Wind zu. Sehr fern, anderswo, zwischen den Wolken findet die Versammlung der Toten statt, die sie beschwören. Dort ist der Holztisch, um den sie sitzen. Dort sind ihre Stühle von Stroh und Holz. Anderswo, auf der anderen Seite des Tages, sind die Toten, ihre nahen Lehrer, die die Dunkelheit festgenommen hat. Wir Zeugen, verurteilt und verdammt, damit wir uns, abgelenkt von unserer Ohnmacht, daran machen, die breite Straße unseres Todes zu bauen, wie einst, in unseren jeweiligen Vaterländern, in Königsweg unseres Atems. Wir, Weise und Zeugen. Zusammengestürzte Großstädte in der Mitte der Welt, kleine Provinzen, bescheidene Dörfer. Jeder unserer Steine ist uns als ein treuer Vogel bis hierher gefolgt. Und wir wiederholen die Wörter, welche die unserer Kindheit und unseres Alters waren. Denn den Bildern entgeht man nicht. Wir, Einwohner und Gespenster. Denn das Fleisch ist ewig, Mutter des Lachens und des Leidens. Denn die Seele, aus der wir kommen, hatte keine anderen Gründe, als die Hand reifen zu lassen, wie die Sonne und das Wasser, die doppelte Gabe des Baumes. Die Seele, zu der wir gehen, ist Schneeland. Ein Land, abgeschnitten im von der Kälte gehärteten Wasser. Das Wasser bewacht uns und ebenso die Gletscher, die vergrößerten Augen der Verschwundenen. Dort, wo ein Blick sich noch niederlassen kann, wo ein Ohr noch hören kann, wo die Nase noch riechen kann, wo die Finger noch überraschen können, erhebt sich eine Mauer. Mauern errichten, ist das nicht Leben? Seltsam, uns zum festgesetzten Augenblick zu treffen, wo wir doch seit Jahrhunderten Tag und Nacht nicht mehr unterscheiden. Und woher wissen wir, welche Stunde es ist? Wir haben also die Zeit wiedergedacht, im Bewusstsein jedenfalls, uns neue Bande geschmiedet zu haben. Aber heißt das nicht schließlich, die Langeweile zu besiegen? Wir hätten uns auch niemals finden können. Wir suchten nur, uns neue Bande zu schaffen. Seltsam, wir haben uns gefunden. Wir haben die Entfernung berechnet, die uns trennte. Wir haben aufgehört zu sterben. Der Tod ist die Ferne an sich und im Raum. Sind wir das Echo, dessen Stimme die Jahrhunderte nicht ersticken konnten? Sind wir das letzte Zusammenzucken des Vergessens? Ein Mensch ist mit allem verschweißt, dem er näher kam. Mit allem, was man ihm gelehrt hat, ist verschweißt. Ich wollte aufhören zu sterben. Wir haben uns gesucht. Wir wollten aufhören zu sterben. Wir wollten uns erheben ohne Rückkehr. Wir haben uns geholfen. Der Tod ist der gleichmütige Aufstieg des Todes. Wir werden den Stein zerstören, um die Tür zu erreichen. Wird es nötig sein? Wir werden die Tür zerstören, um das Fenster zu erreichen. Wird es nötig sein? Wir werden die Fenster zerstören, um das Fenster zu erreichen. Wird es nötig sein? Wir werden das Gras zertreten, um die Zweige zu erreichen. Wird es nötig sein? Wir werden die Knie brechen, um die Augen zu erreichen. Wird es nötig sein? Wir werden uns in der Landschaft zerstören. Wird es nötig sein? Wir werden uns in den Menschen zerstören. Wird es nötig sein? Wir werden uns in den Dingen zerstören. Wird es nötig sein? Wir werden uns im Tod zerstören. Du kannst dich von einem Gegenstand befreien, von einem Gesicht, von einer Besessenheit. Du kannst dich nicht von einem Wort befreien. Denn das Wort ist deine Geburt und dein Tod. Von Sarah und Juckel hast du uns kaum erzählt. Betrachte den erblühenden Himmel zwischen den Wolken. Die ganze Wahrheit wollte ich ausdrücken. Und die Wahrheit ist ein Schrei, ein eigensinniges, unauslöschliches Bild, das uns aus unserer Erstarrung reißt. Ein Bild, das uns blendet oder Ekel einflößt. Die Furcht zu lügen ist die Ehre des Schriftstellers. Denn er ist aufgerufen zu zeugen und auf sein Zeugnis zu bauen. Ich bin für den Himmel verantwortlich, in dem sich meine Worte entwickeln. Manchmal. Ihr seid mir gefolgt und ich habe euch nicht erwählt. Doch was wäre ich ohne euch? Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Wo bist du, Sarah? Meine Schlossherrin ohne Schloss. Mein Gebirgsbach ohne Berg. Dein Körper enthält dich nicht mehr. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. In meine Wörter geflohen. In die Wörter, die meine Feder weint. Ist mein Schmerz für die Zeit, die ich spreche, für die Zeit, die ich schreibe, weniger lebhaft. Ich heirate jede Silbe, bis ich nur noch ein Körper von Konsonanten, eine Seele von Vokalen bin. Ist es Hexerei? Ich schreibe seinen Namen und er wird zu dem Menschen, den ich liebe. Es genügt, dass eine mit Tinte befeuchtete Feder der Handbewegung gehorcht, dass die Stimme sich für eine Sekunde der Laune der Lippen anpasst, den Befehlen des Denkens. Und schon kommt man von der Nacht zum Tag, vom Tag zur Nacht. Ich schreibe meinen Aufenthalt in das Verlangen ein. Ich schreibe, ich treffe dich wieder, mein Geliebter. Und schon bin ich der Flügel, der mich meinem Geliebten wiederbringt. Ich sage, nur Geduld, meine Liebe, und erlaube den Mauern meines Gefängnisses, mich wieder einzuschließen. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Ich duze dich, mein Vögelchen. Ich sehe dich wieder in meinem Hotelzimmer, ganz durcheinandergebracht von meiner Abreise. Warum, warum, flehtest du? Ich sehe dich wieder an jenem letzten Abend. Ein namenloser Platz zwischen uns, wie du durch die Straße eilst, die mein Hotel von deiner Wohnung trennte. Es ist zu dunkel. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Ich habe dir geschrieben. Ich schreibe dir. Schreib mir, mein Geliebter. Ich habe den ganzen Tag auf den Briefträger gelauert. Wie jeden Tag. Reiche mein Gesicht deinen Geständnissen. Schnitze mich mit Wörtern. Ich bin schön, weil ich das Wort bin, das mich durch deinen Mund erhöht. Ich bin blass, weil deine Trauer sich auf meiner Wange ausgestreckt hat. Du schreibst, deine Finger sind die Pinsel meiner Hoffnung. Und das Sprießen entzückt meine Finger. Du vergleichst meine Arme mit jungen Kaskaden und meinen Nacken mit dem Nest furchtsamer Vögel. Und ich bin das aus dem Gebirge vertriebene Wasser und das Gurren der gefesselten Luft ihres Herzens. Meine Augen öffnen sich deinem Blick. Meine Brüste straffen sich bei deiner Berührung. Komm, mein Geliebter, gleiche deinen Schritt dem meinen an. Wir sind unser Weg. Du bist an meiner Seite, Sarah. Ich wiege mich in der Hängematte, die dein Parfum geflochten hat. Sie hängt an den trockenen Zweigen des Vergessens. Ich bin der Frühling des Vergessens. Die Seen messen uns wie Spiegel. Wo bist du, Juckel? Die Wörter kleben an meinem Fleisch wie an einem Löschblatt. Auf der Haut ist die Welt unlesbar. Die vier Jahreszeiten des Menschen sind Sehen, Hören, Wort und Fühlen. Zwei sein bedeutet, der Tag zu sein, der aus Morgen und Nacht gebildet ist. Gott ist eine Befragung Gottes. Eines Morgens, als wir am Strand lagen, malte sie mit dem Zeigefinger ihre Initialen in den Sand. Es... S. Sarah Sch. Schwall. Wie hieß er, Sarah? Jener junge SS, dem deine Initialen in die Seele graviert waren, der dank deiner überall verkehrte, der eine Uniform trug, die man mit deinen Initialen bezeichnete. Wie hieß jener hochmütige, skrupellose junge Mann, der seine Macht von den beiden Majuskeln deines Namens empfing? Er war nicht der Einzige, der stolz auf den Ruhm dieses Doppelbuchstabens war. Es waren Millionen, die mit ihm stolz waren. Wie hättest du ihnen im Inneren deines Namens widerstehen können? Wie hättest du die anderen Buchstaben, die deinen Namen bildeten, hindern können, nacheinander Schiffbruch zu erleiden im Ozean der toten Buchstaben, aus dem, leuchtender als die Morgenröte, die doppelte Majuskel aufstieg, die berufen war, die Welt zu beherrschen und der Sonne die Stirn bot? Die Menschen sahen nur noch sie. Während du und ich und jene, die uns im Gesicht und im Herzen ähnlich waren, an die runde Sonne glaubten, an die Sonne der alten Zeiten, welche die ihre und die der Erde gewesen war. Sarah Schwall. Ara Chwall. Ra Wall. S. S. So brennt ein Stück Papier im vertrauten Herd. So brennt ein menschliches Wesen in der Nähe des Massengrabs. So überlebt die Erinnerung an das geliebte Wesen inmitten der Asche, die sich vor euren Türen häuft. Wir können uns nicht mehr schreiben, Sarah. Sag mir, was du denkst. Ich werde dir sagen, was du weißt, was du vielleicht nicht mehr genau weißt. Ich denke an dich mit meinen neuen Ketten. Ich sehe dich mit meinen Augen, die in die Hölle getaucht sind. Du bist im Alter des Sehens und ich bin noch in dem des Hörens. Höre, Juckel, höre. Und ich habe nur einen Wunsch auszudrücken. Mögest du niemals sehen können, was ich sehe. Du bist im Alter des Wortes, Sarah, und das Wort hat dich fortgezogen. Durch dich gelange ich nach und nach ins Alter des Sehens. Bewahre meine Hände in den deinen, Juckel. Das ist meine einzige Kraft. Meine glückliche Kette. Ich bin das Wort, das dir erreichbar und angstdurchlässig. Du rufst mich. Wüsste ich, dir zu antworten, wenn du es nicht mehr bejahtest? Du suchst meine Liebe und meine Liebe sucht dich. Wie sollen wir nun schwören, dass wir uns treffen werden? Ich glaube an meine Liebe, die mich nicht mehr erkennt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß, ich bin nirgends. Hier. Ich bin der Kerze gleich, die der geringste Hauch betört. Nicht mehr flackern, nicht mehr atmen. Morgen wird das Wachs verfliegen. Dem doch zurückgegeben. Du bist da, aber dieser Raum ist so riesig, dass nah beieinander sein schon solche Ferne bedeutet. Es wird uns nicht gelingen, einander zu sehen, noch zu hören. Wir gehen barfuß, Juckel, die Seiten deines Buches entlang auf den Felsen, die über das Meer vorspringen. Deine Geschichte ist die der Wellen, die an unseren Knöcheln brechen und uns manchmal ins Gesicht schlagen. Ein und dieselbe Geschichte, ein und dieselbe Welle, bald voll Kraft, bald so schwach, dass sie verwundet scheint. Als der gelbe Stern am Himmel der Verfemten schien, trug er den Himmel auf der Brust. Als der gelbe Stern am Himmel der Verfemten schien, trugen sie den Himmel auf der Brust. Sie wusste nicht mehr, ob er ihr gefolgt war. Sie hatten ihre Schritte verlangsamt, als seien sie sich gemeinsam einer möglichen Zukunft bewusst geworden. Deine Stimme erinnert mich an die Stimme meiner Schwester. Ich habe meine Stimme vergessen. Ich heiße Sarah. Diese Lage ist ausweglos. Eine Lage ohne Gras, ohne Blätter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielleicht, hör zu, der Wind ist wiedergekommen. Hör dem Wind zu. Als der gelbe Stern am Himmel der Verfemten schien, waren sie der Himmel, an dem die gelben Sterne sich verzerrten. Der Himmel der Vergangenheit und der Himmel der Zukunft. Sie waren die Linien zufälligen Glücks und das Scheitern im Zickzack. Der Aufstand ist eine zerknitterte Seite im Papierkorb. Aber aus einer solchen geopferten Seite entsteht oft das Hauptwerk. Der wahre Aufstand ist derjenige, der vom unmöglichen Ziel beseelt wird. Gott ist ein unablässiger Aufstand gegen Gott. Dann verneine ich diesen Gott, der das Lächeln geopfert hat. Das Schweigen umhüllt die Stadt mit ihren aufeinandergestützten Gebäuden, riesigen Schachteln. Einige von ihnen leuchten von innen her aus zufälligen Öffnungen. Vielleicht haben sie einen Schlag erhalten. Er denkt an die verschiedenen Aufzüge, an denen er teilgenommen hat. Die Paraden, die Zwangsmärsche. Wir reihen uns ein und wir folgen nach. Wir sehen das Gesicht derer nicht, die uns vorangehen. Aber wir wissen, dass es einst das unsere war. Hinter ihnen altern wir, lassen wir uns die Zeit entgehen, verabschieden wir uns. Ich gehöre einer gesichtslosen Zeit an. Ich hätte jener Mann sein können. Ich habe seine Uniform angelegt. Uns beiden ist die Nummer unserer Erniedrigung in den Unterarm eintätowiert. Zu jener Zeit spross der Stacheldraht wie Efeu, aber im Kreis, in die Tiefe und im Kreis. Dieser Kreis verdient es, dass man bei ihm Halt macht. Ihn aus der Nähe betrachtet. Ich werde euch vom Offenbaren im Schleppnetz der Dolche sprechen. Es gibt ebenso viel Offenbares wie Pupillen. Aber die Lieder gebrauchen, wenn es nötig ist, ihre Fähigkeit, Läden zu sein. Zu jener Zeit war das Offenbare Königin. Man konnte sie bewundern, ihr Beifall spenden. Jeden Tag nahm sie zu. Sie hatte eine Leibwache und eine Armee. Sie hatte Höflinge und Minister. Zu jener Zeit diente die Asche der Juden, die in die Öfen geschickt worden waren, dazu, ihre Nahrung zu würzen. Schließt die Augen, rieten die empfindsamen Seelen. Wendet die Augen nicht ab, forderten die Ermordeten. Eine Tür, geöffnet auf das Massengrab oder auf das Leben, war das Dreieck, das die Beine unserer Besieger beschrieben, Es war notwendig, sich zu erniedrigen, auf allen Vieren zu kriechen, um sie zu durchqueren. Ehre denen, die zertreten wurden. Ehre denen, deren Schädel von den Stiefeln des Feindes beim Marsch im Rhythmus seiner Ruhmeshymnen zerschmettert wurden. Denn sie unterbrachen den Rhythmus seines Liedes, wenn auch nur für einen Augenblick. Sie störten seine tönende Entfaltung. Sie ist in der Fülle. Es genügt ein falscher Ton, ein verirrter Ton, damit das Gebäude zusammenstürzt. Das Offenbare hat die Überraschung getötet. Nun ist alles offenbar geworden. Offenbar der Morgen. Offenbar der Schatten. Offenbar die Schuld. Offenbar die Pflicht. Das Leben einer oder zweier Generationen von Menschen kann in einem Satz oder zwei Seiten enthalten sein. Die großen Linien von vier besonderen oder gewöhnlichen Leben. Er wurde geboren in, er starb in... Ja, aber zwischen dem Lebensschrei und dem Todesschrei. Er wurde geboren in, er wurde geschmäht, ohne es zu verdienen. Er wurde nicht verstanden, er starb in... Ja, aber weiter. Er wurde geboren in, er suchte sich in den Büchern, er heiratete, er hatte einen Sohn, er hat folgende Bücher hinterlassen, er glaubte, in seinem Sohn zu überleben, er starb am... Ja, aber weiter. Er war von kleiner Gestalt und stämmig, er hatte eine Kindheit und ein Alter, er hieß Salomon Schwall. Ja, aber weiter. Er hieß Salomon Schwall. Er erinnerte sich nicht an seine Jugend. Er verließ seine Insel, er ging nach Portugal. Seine Frau hieß Leonie. Ja, aber weiter. Er ließ sich mit seiner Frau in Südfrankreich nieder. Er war Antiquitätenhändler. Man nannte ihn den Juden. Man nannte seine Frau und seinen Sohn die Frau und den Sohn des Juden. Ja, aber weiter. Er starb und seine Frau starb. Sie wurden in einer Erde begraben, die ihren Namen nicht kannte, in der Nähe einiger Kreuze. Ja, aber weiter. Sein Sohn war Franzose. Er war für Frankreich im Krieg. Er wurde ausgezeichnet. Ja, aber weiter. Er diente bei der Infanterie. Er wurde verwundet. Ausgezeichnet. Ja, aber weiter. Auch ihn nannte man den Juden. Er heiratete Rebecca Sion, die er in Kairo kennengelernt hatte. Er kehrte mit ihr nach Frankreich zurück. Ja, aber weiter. Er wurde Händler, in Erinnerung an seinen Vater. Er hatte Gegenstände aller Art von seinen Reisen mitgebracht. Masken aus Ozeanien und Afrika, Fayancen und Hartstein aus China, Elfenbeinschnitzereien aus Japan. Ja, aber weiter. Er hatte eine Tochter, Sarah. Ja. Aber weiter. Man nannte ihn weiterhin den Juden und seine Gattin und seine Tochter die Frau und die Tochter des Juden. Ja, aber weiter. Er hatte den Glauben verloren. Er wusste nicht mehr, wer er war. Er war Franzose, ausgezeichnet. Seine Gattin und seine Tochter waren Französinnen. Ja, aber weiter. Er ergriff manchmal in der Öffentlichkeit das Wort, um den Rassismus zu brandmarken, um die Menschenrechte zu verteidigen. Ja, aber weiter. Er starb in einer Gaskammer außerhalb von Frankreich. Und seine Gattin starb in einer Gaskammer außerhalb von Frankreich. Und seine Tochter kehrte nach Frankreich zurück, ihrer Vernunft beraubt. Ist die Eule, die gegen den Wind heult, ist sie ich, Juckel? Ist sie ich, die Eule gegen den Wind, die Eule für den Wind? Ist sie ich, Juckel? Ist sie ich, der Wind, der meine Schreie wiegt, meine Schreie, die den Wind erschöpfen? Ist diese Eule wirklich ich? Jener Schrei, den du hörst, ist der einer Eule. Wollen wir nach Hause gehen? denn es ist spät geworden. Ich höre den Schrei nicht. Ich bin der Schrei. Meister, du bist ein sonderbarer Seefahrer. Du erkundest die sichtbaren und die unsichtbaren Welten, die das Universum beansprucht. Und für deine Feder ist der Ozean von Tinte. Die Wörter haben die sieben Meere geerbt, welche die Kontinente einander streitig machen. Und die sieben Meere, welche die sieben Zeiten der blauen Himmelsglut konjugieren. Schreiben bedeutet, eine Reise zu unternehmen, an deren Ende man nicht mehr derselbe sein wird, im unteren Rand der durchlaufenden Seite. Wenn er an seine Eltern denkt, so erscheinen sie vom gegenüberliegenden Abhang her. Dazwischen ist der rostrote Fluss, der so viel Schlamm mit sich führte. Ist all der Schlamm, den das Blut mit sich führte. Er wurde vom Tod seiner Eltern benachteiligt. Sie sind für ihn geboren. Sie sind ohne ihn gestorben. Vielleicht für ihn. Sie sind an der Seite von ihresgleichen gestorben. Und ihr letzter Blick muss wohl auch diesen gegolten haben. Sie hatten nicht die Zeit, ihn einzuschätzen, ihn zu beurteilen. Aber beurteilen Eltern ihre Kinder? Den, der er war, zu lieben oder zu bedauern? Ihre Beziehungen begannen mit »Jukel, komm her, Jukel, lass das«, seine ersten Erinnerungen. Und sie endeten eines Morgens mit »Jukel, wir müssen uns trennen«. Das ist klüger so. Seine letzte Erinnerung. Alle Erinnerungen sind mit dem Tod verknüpft. Er denkt an seine tote Schwester in seinen Armen, im abgeriegelten Land, gestorben an Erstickung, an all die Toten, die Gefallen an Sarahs Wahnsinn finden, an Sarah, tot im Leben von Korn und Früchten. Heute Morgen sammeln die Wörter den Honig der Blumen. Die Zellen finden sich wie Würmer im Schlamm. Nichts nimmt Form und Gestalt an außerhalb des Wortes. Dem Schmetterling ist der Name der Blume anvertraut, dem Wurm der Name des Stiels oder Stammes. Und ich bin Schmetterling und Wurm. Heute Morgen nimmt nichts Form und Gestalt an außerhalb von mir. Und ich bin Furche und Wort, mein ausgedrücktes Land. Nicht einmal suchte ich dich, Sarah. Ich suchte dich immer. Durch dich kehre ich zum Ursprung des Zeichens zurück. Zur nicht ausgeformten Schrift, welche der Wind auf Sand und Meer skizziert. Zur wilden Schrift des Vogels und des übermütigen Fisches. Gott, der Herr des Windes, der Herr des Sandes, der Herr der Vögel und der Fische, erwartete vom Menschen das Buch, das der Mensch vom Menschen erwartete. Der eine, um endlich Gott zu sein, der andere, um endlich Mensch zu sein. Das Buch von der Ordnung der Elemente, von der Einheit zwischen dem Universum und Gott und dem Menschen. Nicht einmal suchte ich dich, Sarah, ich suchte dich immer. Im Labyrinth meiner Nacht, im Innersten der vollständigen Nacht, wo das, was nur Besorgnis vor Verwundung gewesen war, allmählich Verwundung wurde, geschlossener Verwundungsort, nicht um die Wunde zu verbinden, sondern um sie endlos wieder zu beleben. Nicht einmal suchte ich suchte dich seit langem. Ich hatte auf meine Kosten daran festgehalten, es müsse, damit ein Schäfer sei, auch eine Herde sein. Und es müsse, um den Hunger des Wolfes zu stillen, auch Schafe geben. So waren wir vollkommene Schafe, denen man die Wolle nahm, mit geschorenem Kopf und Körper, mit geschorener Seele. Du konntest mich retten, Sarah. Es gab hinter uns Lachen, das in knospendem Zustand geblieben war. Abschiede vor uns, die uns den Weg wiesen. Und plötzlich nahm ich dich wahr und spürte, dass ich dir helfend mir half. Denn du warst zu zerbrechlich, um allein das Gewicht deines gelben Sterns zu tragen. Und ich war zu allein, um mich von der Herde zu entfernen. Du konntest mich retten, Sarah. Meine Kindheit wachrufen. Meiner Jugend Waffen geben. Aus mir einen Menschen machen. Nicht einmal suchte ich dich, ich suchte dich immer. Und plötzlich bist du mir erschienen, im Kielwasser deiner auf die Welt geöffneten Augen. Deine Augen, aus denen die kreisende Garbe der Zukunft hervorging. Sie zog die Vergangenheit aus dem Schatten heraus, um sie einer weniger einsamen Gegend des Halbschattens anzuvertrauen, wo sie sichtbarer und näher wurde. Nicht einmal suchte ich dich, Sarah, ich suchte dich immer. Du fingst an, mich zu retten. Wir hatten verloren, weißt du? Ich fing an, dich zu retten. In dir bezeugte alles, dass nicht alles verloren war. Wir fingen an zu sprechen, Sarah. Zu sprechen, endlich. Nach Monaten, nach Jahren nichtiger Worte oder des Schweigens, uns zu sprechen, um uns zu hören. Uns zu sprechen, um uns zu verstehen. Uns zu sprechen, um uns zu vereinen. Und mit unseren Worten fingen wir an, die Welt neu zu bevölkern, sie mit geschwisterlichen Freunden, Wesen, Dingen mit geschwisterlichen Antworten zu bevölkern. Ja, ja, ja. Einhellige Annahme unserer ängstlichen Bitten. Ja, zu unserem Hunger und dem der Welt. Ja, zu unserem Durst und dem der Welt. Ja, zu unserem schüchternen Lächeln und dem zurückhaltenden Lächeln der Welt. Ja, ja, ja. Wo die Menschen dem Menschen mit Nein antworteten, wo die Welten unserer Welt mit Nein antworteten. Wir fingen an, im Namen des Lebens, mit unserem Geist und unserem Herzen, unsere erfundene Wahrheit zu verfassen und zu leben. Wir fingen an, unsere maßlose Wahrheit zu leben. Hast du gesehen, wie ein Wort geboren wird und stirbt? Hast du gesehen, wie zwei Namen geboren werden und sterben? Von nun an bin ich allein. Das Wort ist ein Königreich. Jedem Buchstaben eignet sein Stand, sein Leben und sein Rang. Der Erste genießt die größte Macht. Die Macht der Bezauberung und der Besessenheit, die Allmacht fällt ihm zu. Sarah, Jukl, vereinte Königreiche, unschuldige Universen, die das Alphabet eroberte und dann durch die Hände der Menschen zerstörte. Ihr habt euer Königreich verloren. Ich habe mein Königreich verloren. Wie meine zerstreuten Brüder fast überall in einer Welt, die sich an ihrer Zerstreuung genährt hat, verloren haben. Hast du gesehen, wie ein Königreich entsteht und vergeht? Hast du gesehen, wie ein Buch entsteht und vergeht? Das Buch der Fragen. Nach dem Roman von Edmond Jabès. Übersetzung aus dem Französischen, Henriette Bese. Komposition Kai-Uwe Kohlschmidt, Dan Pelleck. Es sprachen Schriftsteller Otto Melles, Juckel Jens Wawritschek, Sarah Jule Böwe, die Schriftgelehrten Traugott Bure, Florian Lukas, Christoph Banzer. Gesang Dan Pelleck, Marco E. Weigert, Daniel Schneider. Technische Realisation Rudolf Grosser und Angelika Körber. Regieassistenz Wiebke Stark. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2005. Die Hoffnung liegt im Wissen. Dann müssten wir uns noch darüber verständigen, welchen Sinn du dem Wort Wissen beilegst. Wissen ist Fragen. Was werden wir von diesen Fragen haben? Was werden wir von all den Fragen haben, die uns dazu bringen werden, andere Fragen zu stellen, da doch jede Frage nur aus einer unbefriedigenden Antwort entstehen kann? Das Versprechen einer neuen Frage. Redaktion und Dramaturgie Henning Rademacher.